Haben ihn getragen, den schönen David Stern, und heute tun sie sagen, sie hatten ihn nicht gern. Ach, ihr alten bösen Juden, seid ihr denn schon wieder erwacht? Und so viele sind geblieben, trotz der kristallen Nacht. Damals waren sie doch zufrieden, waren immer schön dabei. Sie hielten sich am Spruche, nur wer arbeitet, wird frei. Ach, ihr alten bösen Juden, seid ihr denn schon wieder erwacht? Und so viele sind geblieben, trotz der kristallnen Nacht. Und es gab doch gut zu fressen, zwar nicht viel, jedoch gesund. Wollte einer nicht mehr essen, verstarb er in der nächsten Stunde. Ach, ihr alten bösen Juden, seid ihr denn schon wieder erwacht? Und so viele sind geblieben, trotz der kristallnen Nacht. Oh, die Kittel waren doch super und bequem doch obendrein, und wird man doch schneller kann, ach du altes Judenschwein. Ach ihr alten bösen Juden, seid ihr denn schon wieder erwacht? Und so viele sind geblieben, trotz der kristallnen Nacht. Leute, die Moral von der Geschichte: Nur wer diesen Stern gern trägt, der hat ein hartes Leben vor sich.